Ich war hier drüben in der Wohnung da, im dritten Stock. Und da musste auch der ganze Fußboden rausgerissen worden. Ne, weißt du, der Fußboden. Hier ist alles verrottet. Schwamm. Die ganze Wohnung. Ach, wieso? Nein, die Balken. Ah, okay. Mhm. Da muss alles neu gemacht werden. Und dann ziehen die Leute immer von einer Wohnung zur anderen. Entweder die ziehen zurück ihre alte Wohnung, wenn das gemacht worden ist, oder du suchst ganz Hamburg eine neue. Ja. Eins von den beiden. Genau. Viele wollen ja auch gerne endlich wegziehen. Ja? So ist das nämlich. Ja. Weil, wo ziehen die denn hin? Wenn sie, ja, wenn sie hier rausziehen? Nein, nein, pass mal auf. Die geben dir eine andere Wohnung. Mhm. Du kannst so lange wohnen, bis dann die alte Wohnung restauriert ist. Und mit Balkon hinten dran und alles wird ja alles neu gemacht. Aber auch das Geld wird gleich höher. Mhm. Also die Miete wird. Ja, die Miete, alles höher. Ihr habt schon einen Mietplan hier für die nächsten 10 Jahre. Aha. Und die Stufenmietung. Mhm. Ja, Stufengeld. Mhm. Haben Sie da konkrete Zahlen, was Quadratmeterpreise angeht? Nein, ich sage nur so, ich habe hier 380 jetzt, oder 380. Und dann geht es jetzt mit dem Balkon, kommt dann, dann musst du nochmal 40 Euro draufrechnen, einmalig. Mhm. Einmalig. Und dann geht es jedes Jahr wieder höher. Mhm. So, hier nebenan sind Studenten, provisorisch.